Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Anarchistin Ulrike Meinhof, eine der Angeklagten im Bader-Meinhof-Prozess, hat sich das Leben genommen. Sie wurde heute früh in ihrer Zelle in Stuttgart-Stammheim tot aufgefunden. Nach Angaben der Behörden erhängte sich die 41-Jährige mit einem Streifen von ihrem Handtuch am Fenstergitter. Noch im Laufe des Tages wurde die Leiche zur Obduktion gebracht. Die frühere Journalistin Ulrike Meinhof war 1970 nach der gewaltsamen Befreiung von Andreas Bader in den Untergrund gegangen. Sie wurde Mitbegründerin der Terroristenorganisation Rote Armee-Fraktion. Sie hat es so unendlich satt, so ungehört zu sein. Mit der Zeit wie ein Stein im Wasser unterzugehen, mit den anderen und doch allein. Und sie wollte etwas tun, und sie wusste, es würde schwer. Doch es ist besser, als ein Leben lang zu sterben und nicht mehr. Und sie dachte, da hilft nur noch Amok. Amok, Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, als ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe. Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che. So eine furchtbare Angst, und doch schreckte sie nicht einmal der Tod. Sie gab sich selbst keine Chance und sprang deshalb vom Rettungsboot. Von Ungerechtigkeit, Heuchelei und Lüge hatte sie die Nase voll. Sie glaubte, wenn sie sich freischieße, wäre das toll. Und sie dachte, da hilft nur noch Amok. Amok, Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe. Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che. Und plötzlich zitterten die Spießer und die ganzen Instanzen vor ihr. Und sie dachte, Gewalt ist eigentlich Mist, doch irgendwie hilft das mir. Ich wollte es anders, doch anders verstehen die mich nicht. Der Krug geht so lange zu Brunnen, bis er bricht. Denn sie dachte, da hilft nur noch Amok. Amok, Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe. Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che. Tod oder lebend, wir wollen uns rächen. Keiner soll mehr über sie und ihre Aktionen sprechen. Sie haben versucht, sie zu brechen, als man sie dann irgendwann gefasst. Doch das schafften sie nicht, man fand sie tot in ihrem Knast. Weil sie dachte, da hilft nur noch Amok. Amok, Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft sehe. Und sie dachte, sie sei.